WDR 5. Neugier genügt. Am 21. Januar 2010 kam in Berlin die perfekte Migrantin an. Zumindest wollte Evelini Leandro das sein. Eine schlanke Brasilianerin mit kurzen, lockigen Haaren, 29 Jahre alt, in der Tasche ein Studienabschluss in BWL. Zusammen mit ihrem deutschen Mann Burkhard wollte sie ein neues Leben beginnen, ihren Traum verwirklichen. Ich wollte gute Deutsch sprechen, ich wollte eine gute Arbeit finden, wo ich meine Fähigkeiten nutzen kann und mich einfach integrieren fühlen. Der Traum wurde wahr. Ich hatte eine Praktikumsstelle bekommen und ich war ganz zufrieden, weil eine super Unternehmen war. Und ich dachte, ich hätte Chancen, da einen Job zu bekommen. Knapp 2 Jahre später begann der Albtraum mit einer Beobachtung. Das war die Flecken auf meinen Beinen und Armen. Ich dachte, okay, es ist Stress. Ich war sehr gestresst in der Zeit. Und bin ich dann zu einer Hausärztin gegangen. Und sie dachte, das wäre Borreliose. Ich habe dann das Antibiotikum genommen. Und die Flecken waren dann teilweise verschwunden. Doch sie kamen wieder mit mehr Ausschlägen und heftigen Schmerzen. Aber dann, weil ich auch viel recherchiert habe und ich habe alle Krankheiten ausgeschlossen. Und in einem Gespräch mit meiner Mutter hat auch gesagt, naja, Evelyn, ich habe eine Kampagne im Fernsehen gesehen gegen Lepra. Und die Symptome sind genau die gleichen. Bis heute weiß Evelini Leandro nicht, wann und wo und bei wem sie sich angesteckt hat. In der Regel braucht es intensiven und längeren Kontakt mit einem leprakranken Menschen, um sich zu infizieren. Begünstigt wird die Ansteckung durch eine schwache Immunabwehr, zum Beispiel durch Unterernährung. Lepra ist eine tückische Krankheit. Die Ansteckung kann Jahrzehnte zurückliegen, bevor die Krankheit ausbricht. Ein Rätsel. Ich erinnere mich nicht, ob ich jemanden jemals in meinem Leben getroffen habe mit Lepra. Lepra bekommen Ärzte in Deutschland selten zu sehen. Selbst sie denken bei dieser Krankheit an Hiob aus dem Alten Testament, dessen Glaubensstärke Gott mit Lepra prüfte. An mittelalterliche, entstellte Gesichter von Menschen in Lumpen, an Abenteuerfilme, in denen Seefahrer auf Inseln mit Aussätzigen stranden. Bilder, die auch Evelinis Ehemann Burkhard Puwalla durch den Kopf schossen. Ich hatte noch so die schrecklichen Bilder aus der Bibel und aus dem Mittelalter im Kopf. Und als ich meine Frau zum ersten Mal im Tropeninstitut in Hamburg besuchte, da war ich ziemlich geschockt, weil ich sah dort meine Frau, die ich gar nicht wiedererkannte, mit blutroten Ausschlägen, geschwollenes Gesicht und Knubbeln im Gesicht und so weiter. Evelini kam 1981 zur Welt, im trockenen Nordosten Brasiliens. Der Bundesstaat Bahia wird auch Afrika Brasiliens genannt, denn dorthin wurden bis ins 19. Jahrhundert Millionen von Menschen aus Afrika verschleppt, um auf den Zuckerrohrplantagen zu schuften. Evelini wuchs im Hinterland auf, in einer kleinen Stadt, in bescheidenen Verhältnissen. Die Eltern lebten von der Hand in den Mund. Ich sage immer, wenn sie in Deutschland lebten, würden sie Hartz-IV-Empfänger sein, sozusagen. Weil mein Vater ist LKW-Fahrer, meine Mutter war 18 Jahre Friseurin. Und für die brasilianische Verhältnisse waren wir nicht arm. Aber ich kann schon sagen, dass die Armut vor unserer Wohnung immer stand, auf uns gewartet hat. Aber Gott sei Dank konnte ich zur Schule, mein Bruder und ich. Und ich habe studiert und meine Eltern haben viel dafür gearbeitet. Die Kinder sollten es besser haben. Evelini fuhr jeden Tag mit dem Bus zur 30 Kilometer entfernten Schule. Mit 18 begann ihr BWL-Studium. Abends Vorlesungen, tagsüber arbeiten, um sich das Studium zu finanzieren. Angetrieben von dem Ziel, der Armut zu entfliehen. Es waren nicht meine Eltern, aber die Zustände. Dass ich dann eines Tages gesagt habe, dieses Leben will ich nicht. Ich will kein Friseurin werden, ich will kein LKW-Fahrerin werden. Ich will ein anderes Leben und dafür muss ich zur Uni gehen und eine andere Zukunft zu haben. Und heute sitze ich hier in Berlin. Ihren deutschen Mann lernte sie über die Arbeit kennen. Er hatte als Entwicklungshelfer in Bahia gearbeitet und anschließend ein kleines Softwareunternehmen gegründet. Evelini Leandro fing nach dem Studium bei ihm an, mit 22. Sie lernten sich lieben, er trennte sich von seiner Frau. Das neue Paar hielt zusammen, als es mit der Firma nicht mehr lief. Burkhard Puwalla wollte zurück nach Deutschland. Er hat Heimweh und wollte nach Hause. Und ich bin dann zusammen mit ihm gekommen. Puwalla fing in Berlin als Lehrer an. Auch seine Adoptivkinder Talani und Lucio leben inzwischen bei dem Paar und gehen in Berlin zur Schule. Evelini wollte Projektassistentin in einer Firma werden. Dann kam die Lepra. Es ist schmerzhaft, tut alles weh, die Gelenke, die Nerven, die Haut, viele Halluzinationen oder Suizidgedanken. Und ja, das Leben ist nicht leicht dadurch. Die Schmerzen entstehen nicht in erster Linie durch die Leprabakterien, sondern durch die Immunabwehr des Körpers nach der Behandlung mit Medikamenten. Die Immunabwehr kann verrückt spielen, verursacht an vielen Stellen Taubheitsgefühle, an anderen bohrende Schmerzen. Die Leprabakterien ähneln denen der Tuberkulose. Sie sind sehr empfindlich. Nach einer Gabe Antibiotika sterben sie ab. Die Patienten sind dann nicht mehr ansteckend. Die meisten Menschen sind sowieso immun gegen Lepra, vor allem wenn sie gut ernährt sind, wie die meisten Europäer. Bis heute hält sich die Vorstellung, dass durch Lepra die Gliedmaßen abfaulen. Das ist falsch. Lepra kann dazu führen, dass die Erkrankten ihre Hände und Füße nicht mehr spüren. Wenn sie sich dann verletzen, reagieren sie nicht mehr angemessen, weil sie keine Schmerzen an den Wunden wahrnehmen. Anschließende Entzündungen können zu schweren Schäden und Verstümmelungen an den Gliedmaßen führen. Vor allem in Ländern mit schlechtem Gesundheitssystem. Evelini Leandro trug keine Verstümmelungen davon, hatte aber höllische Schmerzen. Die Flecken, oder wo ich Fleck habe, war entzündet und die Haut war sehr empfindlich. Wenn ich meinen Fuß auf Boden getreten habe, dann hat weh getan. Ja, das war Muskelkater, als ob ich einen Marathon gelaufen wäre und den Tag danach war ich ganz kaputt. Aber ich war dann fast ein Jahr lang ganz kaputt von dem Marathon. Um das Immunsystem zu stabilisieren, bekam Evelini Leandro auch Thalidomid, den Wirkstoff des Medikaments Contagan. Normalerweise ist das Mittel verboten, weil es bei Ungeborenen schwere Schäden hervorrufen kann. Aber gegen Lepra kann der Contagan-Wirkstoff helfen, zusammen mit vielen anderen Medikamenten. Das war diese Zeit, wo ich 30 Tabletten am Tag genommen habe. Ich glaube, das hat 3 Monate gedauert. Habe ich auch Contagan genommen. Das war für mich am schlimmsten, weil ich Konzentrationsstörung hatte. Ich konnte weder auf Deutsch noch auf Portugiesisch sprechen. Ich wollte fragen, kannst du mir bitte den Zucker geben? Habe ich gesagt, kannst du mir bitte die Rose geben? Kannst du mir die Bluse geben oder die Tasche geben? Ich wusste nicht, was Zucker mehr heißt. Auch auf Portugiesisch. Und es war sehr schwierig, obwohl nötig war. Die Krankheitsverläufe bei Lepra sind sehr unterschiedlich und nicht vorhersehbar. 2-mal musste Evelini Leandro ins Krankenhaus. Sie tat das, was sie immer getan hat, kämpfen, sich zusammenreißen, durchbeißen. Sie wollte die perfekte Migrantin sein, sie wollte es allen beweisen, sie wollte ihren Job, auch während der Krankheit. Meine Frau, die ist früh aufgestanden, die hat ihre Tabletten genommen, sie hat Cortison, das beschleunigt das Herz, den Herzschlag massiv. Und Contagan, das dopt, die ging hier 1,5 Stunden durch die Wohnung mit halb geschlossenen Augen und zittrigen Händen wie eine 90-jährige Frau. Und danach ist die zur Arbeit gegangen und hat irgendwie ihren Arbeitstag da über die Bühne gekriegt. Ich weiß nicht wie, aber sie hat das geschafft und das über Monate. Da ging es wirklich darum, so das, was sie sich hier in den ersten beiden Jahren, ich sag mal, erkämpft hat oder geschaffen hat, das zu bewahren und sich nicht von einer so schweren Krankheit da ihr Leben zerstören zu lassen. Und ja, in der Hinsicht, damals hatte sie den Kampf erstmal aufgeben müssen. Das war eigentlich allen klar, nur ihr nicht. Ich wollte nicht zulassen, dass die Krankheit mein Leben erobert. Und es war sehr schwierig, weil genau diese Zeit brauchte ich für die Behandlung und die Heilung. Burkhard Puwalla hat schon einige Krisen durchlebt und mit jeder sei er stärker geworden, auch klüger, sagt er. Ich lerne immer. Meine Mutter hat mir früher mal als Kind gesagt, Junge, guck nach unten. Sie meinte damit, dass man immer noch mal sehen muss, ob es jemand anders nicht noch schlechter geht als einem selber. Als Jugendlicher wollte ich lieber nach oben gucken. Da kam der Spruch gar nicht so gut bei mir an. Aber ich glaube, man muss wirklich immer noch mal gucken, nicht irgendwie jetzt so eine Krankheit in den Mittelpunkt stellen. Sie ist sowieso im Mittelpunkt, sondern die positiven Momente rausziehen und die genießen. Und das hat eigentlich auch eine positive Auswirkung auf die Krankheit oder auf die Gesundung. Mein Mann war für mich sehr wichtig, weil er immer bei mir war. Er hat mich verstanden und er hat mir Zeit gegeben, mich selber neu zu finden. Er hat mir keinen Druck gesetzt und er war immer da. Ich habe meine Vorstellung vom Leben aufgegeben. Ich habe das Konzept sozusagen von einem perfekten Migrant zu sein aufgegeben. Aber ich habe um mein Leben gekämpft, weil ich wusste, dass es ein Ende gibt. Und nach diesem Ende wurde ich dann bereit sein, mein Leben weiterzuführen, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Die Lepra ist in Deutschland seit langem verschwunden. Das gilt nicht für alle Länder der Welt. Vor allem in Indien und Brasilien kommen die Erreger noch vor. Auch in Myanmar und Indonesien. Doch es gibt große Erfolge im Kampf gegen diese Krankheit. In den 80er Jahren war die Situation noch katastrophal. Damals steckten sich etwa 20 Mal so viele Menschen an wie heute. Die Zahl der Neuerkrankungen sank extrem. Von etwa 5 Millionen pro Jahr auf 250.000. Ein Erfolg vor allem der Weltgesundheitsorganisation und von NGOs. Eine Mischung aus effektiver Behandlung mit Antibiotika und Aufklärung. Dass sich Urlauber in den betroffenen Ländern mit Lepra anstecken, ist nach Auskunft des Tropeninstitutes der Charité in Berlin sehr unwahrscheinlich. Eveline Leandro hat einfach unglaubliches Pech gehabt. Fast ein Jahr lang kümmerte sie sich nur um sich selbst, pflegte sich, tat, was sie wollte und konnte. Ich habe auf meinen Körper konzentriert, weil ich habe sozusagen auf die Zeichen geachtet. Wenn ich müde war, bin ich einfach ins Bett gegangen. Oder wenn ich keinen Bock mehr zum Lesen hatte, habe ich einfach aufgehört zu lesen. Ich habe auch aufgehört, über die Krankheit zu recherchieren, zu lesen und so weiter. Ich habe mein Tagebuch geführt. Das war für mich auch eine Art Therapie. Und einfach zu Hause zu sein, ohne dieses Schuldgefühl, dass ich was Falsches mache oder dass ich was verpasse. Und versucht, meinen Kopf oder mein Gehirn frei zu halten von Sorgen und mehr Arbeit. Ich habe auch ein Buch geschrieben, dass ich mir ein oder zwei Tage erlaubt habe, einfach zu weinen. Alles raus zu weinen und zu heulen, wegzuheulen. Und danach bin ich aufgestanden und habe meine Sachen erledigt. Und diese Zeit ist auch wichtig. Eveline Leandro nutzte die Zeit für sich, für ihren Körper und ihre Seele. Ich habe auch eine Psychotherapie gemacht und sie hat mir auch sehr geholfen, auch die Krankheit zu akzeptieren, das neue Ich zu akzeptieren. Und das war sehr wichtig für mich. Zu akzeptieren, dass sie zeitweise stark eingeschränkt war, die Krankheit anzunehmen und gleichzeitig zu wissen, dass es so schlimm nicht bleiben würde. Mein Arm war sehr entzündet, die Tür konnte ich nicht öffnen. Oder als ich mich geduscht habe, konnte ich nicht allein meine Haare waschen, weil ich meine Arme nicht hochheben konnte, wegen der Schmerzen. Eveline Leandro ist ein spiritueller Mensch. Auch das half ihr, mit der Lepra-Erkrankung umzugehen. Ich glaube, es gibt mehrere Sachen zwischen Himmel und die Welt, die wir nicht kennen. Und das daran glaube ich. Und da habe ich mir dann auch geholfen, dieser Glaube. Das war auch die Gedanke, die ich hatte. Es muss einen Sinn geben. Und das hat mir dann geholfen. Lepra wurde im Mittelalter und der frühen Neuzeit als Strafe Gottes angesehen. Luther übersetzte den Begriff in der Bibel mit Aussatz. Denn die Erkrankten mussten die menschliche Gesellschaft verlassen und außerhalb der Städte und Dörfer leben. In Münster zum Beispiel gibt es noch heute den Stadtteil Kinderhaus. Benannt nach einem Leprosorium, in dem früher die Leprakranken außerhalb der Stadt vegetieren mussten. Die Leprösen wurden auch als arme Kinder Gottes bezeichnet. Entsprechend wurde ihr eingezäuntes, ummauertes Anwesen Kinderhaus genannt. Vorbeiziehende Menschen konnten in einem Opferstock Geld, Lebensmittel oder Kleider für die Kranken spenden, ohne in Berührung mit ihnen zu kommen. Lepröse isolieren, dieser Reflex hat sich offenbar bis heute gehalten. Einige Länder lassen Leprakranke nicht einreisen, darunter Großbritannien, China und die USA. Eveline Leandro hielt sich während ihrer ganzen Krankheitszeit an einen Vers der brasilianischen Dichterin Cora Coralina. Auch wenn es scheint, dass alles zusammenbricht, liegt es an mir, mich zu entscheiden zwischen Lachen oder Weinen, weitergehen oder stehen bleiben, aufgeben oder kämpfen. Denn ich habe auf den ungewissen Weg des Lebens entdeckt, dass das Wichtigste das Entscheiden ist. Wegen die ganzen Medikamente habe ich auch schwere Depressionen und Suizidgedanken auch. Aber ich habe mich für das Leben und für das Weitergehen entschieden. Und deswegen bin ich heute hier. Eveline Leandro hat die Krankheit überwunden und ihr Tagebuch veröffentlicht. Unter dem Titel Ausgesetzt oder der Kampf mit einer längst vergessenen Krankheit. Das Buchprojekt war so nicht geplant. Ursprünglich wollte sie sich nur ihre Not von der Seele schreiben. Weil ich auch diese Konzentrationsstörung hatte und nicht richtig aussprechen, meine Gedanken ausdrucken konnte, habe ich dann das Papier, das Tagebuch genutzt, einfach diese Frust oder die Gedanken abzuladen. Und es war einfacher auszusprechen, zu schreiben. Und hat sich gelungen. Eveline und ihr Mann Burkhard, ihre Ehe hat nicht unter der Krankheit gelitten, sondern sie ist stabiler geworden. Auf jeden Fall gestärkt. Wir haben auch ziemlich viel Gespräche gehabt über unsere Gefühle, über unsere Situation, über eventuelle Pläne und so weiter. Ich glaube, die Krankheit, die hat uns mit Sicherheit noch näher zusammengeführt, als wir schon waren. Ja, ich gehe zum Fitness 2-mal in der Woche. Einfach Kraft zu halten oder wieder aufzubauen. Und es macht mir Spaß. Ich habe heute ein ganz normales Leben, würde ich sagen. Oder vielleicht sogar ein besseres Leben. Ich fühle mich heute gesünder als vorher, weil ich auch Sport treibe, weil ich auch mehr ausgehe, weil ich auch mich nicht viel Sorgen um die Zukunft mache. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man gesund leben will. Eveline Leandro ist heute selbstständige Projektmanagerin. Sie arbeitet für verschiedene Sozialorganisationen. Sie liebt Berlin und genießt ihr Leben. Ich fühle oder ich spüre, dass ich mein Leben wieder im Griff habe. Und das ist schön. Ab und zu habe ich noch Schmerzen, aber sind nicht so unerträglich. Habe ich gelernt, damit zu leben. Ich habe noch ein paar Flecken, die noch nicht ganz verschwunden waren oder sind. Ich habe taube Stelle, wo ich auch kein Gefühl habe. Es ist eine Folge von der Krankheit und Narben von der Gewebeprobe, aber das sind nicht so schlimm. Ich habe gekämpft und ich habe gewonnen und das sind meine Trophäen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.